Er lebt nämlich nur von Arbeit und Groschen. Und hier sehen Sie den ehemaligen König der Wüste. Wüste, auch Reichstag genannt. Sie staunen, meine Herrschaften. Ja, in dieser Wüste lebt nicht nur Kamele, sondern auch Löwen. Und jetzt sehen Sie den Originallöwen. Unsere Wärter sagen immer Paul zu ihm. Wir müssen auf dieses Guttier sehr gut aufpassen. Es bringt nämlich gerne Millionen beiseite. Und wenn man sie dann findet, die Millionen, dann weiß es nicht, wem sie gehören. Wie Sie sehen, haben wir jede Bank aus seiner Nähe entfernt, damit es nicht in Versuchung gerät. Ja, so sind die Löwen. Und jetzt sehen Sie jene künstlich errichtete Gebirgslandschaft. Und auch dieser Gebirgslandschaft jenen staatlichen Geißbock. Ja, er meckert. Er meckert vor allen Dingen Gedankenstriche und Ausrufungszeichen. Früher hat er auch sogar im Rundfunk gemeckert. Er behauptete immer, das seien Glossen zum Tag. Sie wollen wissen, wie unser Geistbock heißt. Alfred Kerr heißt die Kanaille. Jetzt kommt was ganz Besonderes. Was ganz besonders Interessantes. Ein Stinktier. Dieses Stinktier gab bei seiner Einlieferung an, Emil Ludwig zu heißen. Wir fanden jedoch bei ihm eine Visitenkarte auf den Namen Kohl. Wir waren nun direkt in Verlegenheit, wie wir es nennen sollten. Und da ist einer unserer Wärter auf die ausgezeichnete Idee gekommen. Er rief, hier ist eine Brieftasche mit 10.000 Schweizer Franken gefunden worden. Die Brieftasche ist mit dem Namen Kohn gezeichnet. Geben Sie her, das ist meins, rief das Stinktier. Und seit dem Tage nennen wir es Kohn. Dieses Tierlein wollen wir uns einmal näher ansehen. Aber ehe wir es näher ansehen, sollen sie durch einschmeichelnde Musik erquickt werden.